WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, freie Themennacht 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Sandra und die Sandra ist 37. Hallo Sandra. Domian? Ja, hallo. Hi, super, dass ich dich mal erreiche. Ist ja toll. Hi. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Über was? Einen Moment bitte. Micha, mach den Fernseher leise, sonst haben wir hier keinen... Danke. Ja, das ist ein sehr schlauer Rat. Hörst du mich, Domian? Ja, wir können jetzt auch anfangen. Um was geht's denn? Ja, es geht um Geschwisterliebe. Um Geschwisterliebe? Ja, und zwar ist das ein sehr belastendes Thema für mich und meinen Bruder. Wir haben uns vor 2 Jahren auf einem Fest wieder getroffen. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Moment, darf ich kurz was fragen? Ich habe 37 gesagt. Bist du wirklich 37? Ich bin 37, ja. Du hast eine wahnsinnig junge Stimme. Du könntest auch 19 sein. Ich werde auch immer jünger geschätzt vom Aussehen. Michael, tut mir angefallen. Du kannst hier mit am Hörer kommen, aber bitte mach den Fernseher leiser, sonst kommen wir hier nicht klar. Ja. Danke. Das muss geklärt werden. Jetzt fängst du bitte nochmal von vorne an. Jetzt haben wir erstmal alle Fakten sortiert. Leg mal los. Also ich bin 37 und vor 2 Jahren habe ich meinen Bruder auf dem Fest wieder gesehen. Ich war mit meiner Freundin, also er war spontan mit seinen Freunden da und ich war spontan mit meiner Freundin da. Mhm. Und ich habe meinen Bruder an und für sich, also mein Halbbruder, väterlicherseits nicht erkannt. Und er hat mich aber erkannt und er stand da mit meiner leiblichen Schwester, die halt in dem Moment Kontakt zu ihm hatte. Und dann haben wir uns... Hallo, Domian? Ja, ja, ich höre. Ja, und dann haben wir uns halt wieder getroffen. Und dann war das für mich von meiner Seite erst so einfach ein ganz normaler Kontakt, dass ich mich gefreut habe. Boah, schön, mein Bruder. Und der hatte auch noch eine Freundin zu der Zeit. Dennoch muss ich mal kurz... Ich muss mal unterbrechen. Wie lange hast du ihn denn nicht gesehen? 15 Jahre. 15 Jahre? Ja, das letzte Mal haben wir uns gesehen auf der Beerdigung meines Vaters. Mhm. Also unseres Vaters. Und in diesen 15 Jahren null Kontakt? Null Kontakt. Und vorher hatten wir auch nicht wirklich Kontakt. Und das war immer nur im Vorbeigehen. Bei meiner Oma haben wir uns mal gesehen, aber das war, das kann ich an einer Hand abzählen, wir hatten eigentlich nie einen Bezug zueinander. Obwohl ihr den gleichen Papa hattet? Obwohl wir den gleichen Papa hatten, ja. Gab es nie Treffen früher bei dem Vater mit euch Kindern? Nein, ich habe nur ein einziges Bild. Da waren wir zusammen in so einem kleinen Pool. Da waren wir Kinder. Mhm. Da waren wir mit meinen Oma und Opa, haben wir einen Ausflug gemacht. Ja. Aber ansonsten, ich habe keine Erinnerung, dass ich mich mal mit ihm unterhalten habe oder irgendetwas in der Art. Wie kam das denn, dass ihr so wenig Kontakt miteinander hattet früher? Ja, es war eine schwere Scheidung zwischen meiner Mama und meinem Papa. Ja. Und dann war eine neue Familie gegründet worden, wo dann auch mein Bruder bei entstanden ist und auch noch 2 andere Kinder. Und das war einfach nicht gegeben. Okay, und, das ist manchmal so. Ja, ich hatte nur Distanz zu ihm, also kein bruderliches Gespür oder irgendwie. So, ne? Jetzt habt ihr euch vor 2 Jahren, nach 15 Jahren, wiedergesehen. So ist es, ja. Mhm. Und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, wir haben uns gesehen und ich habe ihn erst nicht erkannt. Da sagt er, hallo. Hallo, ich bin dein Bruder, weil er hat mich erkannt. Und dann habe ich geguckt und dann sah ich seine Augen und an seinen Augen habe ich ihn wiedererkannt. Mhm. Und dann haben wir uns in den Arm genommen und das war sowas von innig und geborgen und das war so schön. Mhm. Und dann hatte er auch noch eine Freundin bei sich und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal Kontakt halten und ich hatte überhaupt nichts im Sinn. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen. Micha, machst du das bitte mal? Du störst meine einmalige Gelegenheit mit Domian, bitte. Mach das leise hier. Entschuldigung, Domir. Ja, das musst du erst mal klären, sonst ist das ja nervig, wenn das immer zu unterbrochen wird. Das ist echt nervig, ja. Micha, lass es jetzt bitte. Auf jeden Fall, wir haben uns dann getroffen, dann mal alleine. Dann hat er mir auch erzählt, dass seine Beziehung zu seiner Freundin im Aus ist. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir Gefühle voneinander haben, aber wir haben das uns auch nicht sofort gesagt. Wir haben uns das hinterher erzählt. Also Gefühle, die über die geschwisterliche Zuneigung hinausgehen. Genau, weil wir hatten ja keine geschwisterlichen Berührungspunkte. Mhm. Ich habe ihn einfach gesehen, da war er schon ein erwachsener Mann. Mhm. Damals habe ich ihn als Kind gesehen und ich habe mich noch nie so geborgen gefühlt in dem Arm eines Mannes wie bei ihm. Aber ich habe mir am Anfang nichts dabei gedacht, ne? Heißt das, dass ihr beiden jetzt zusammen seid? Wir sind zusammen, ja. Und am Anfang, ganz am Anfang, da waren wir beide gerade aus einer Beziehung raus. Da waren wir auch total durcheinander. Und dann sind wir uns auch näher gekommen, also sehr nah. Mhm. Wir waren auch intim miteinander. Mhm. Allerdings, das war 2-3 Mal der Fall. Und wir waren, es war super schön. Also wenn wir jetzt nicht Geschwister wären, dann hätten wir gesagt, das passt sexuell super, aber wir haben uns danach echt komisch gefühlt und haben uns dann ein paar Wochen voneinander verabschiedet. Aber seid jetzt wieder zusammen? Wir sind wieder zusammen, also, aber auf einer anderen Ebene. Was heißt das? Also das heißt so viel, dass wir sexuelle Kontakte vermeiden. Also wir geben uns auf jeden Fall einen Gute-Nacht-Puffel, wenn er mal hier schläft. Mhm. Auch ein Abschiedsbussel oder Begrüßungsbussel auf jeden Fall. Und letztes Jahr Silvester haben wir uns auch einen Zungenkuss gegeben. Das ist einfach so passiert. Oder wir gucken hier mal DVD und kuscheln uns ein, liegen Arm in Arm. Mhm. Aber wir haben gesagt, es ist so ein komisches Gefühl, dass wir es nicht mehr machen. Wir sind aber eifersüchtig. Aber du bist solo und er ist mittlerweile auch solo. Ja, wir sind beide solo, wir sind aber zusammen auf einer ganz komischen Art und Weise. Ja, das wollte ich gerade nochmal sagen. Im Prinzip seid ihr ein Paar, aber ihr habt keine klassische Sexualität oder keine Sexualität miteinander. Ja, wir wollen das gerne, aber wir vermeiden das. Genau, obwohl ihr es gerne hättet, aber ihr vermeidet es aus moralischen Gründen. Ist das richtig? Ja, weil mich belastet das sehr. Also bei mir ist das inzwischen so aufgeartet, bei meinem Bruder nicht so. Also der hat Bedürfnisse, er ist ja auch ein junger Mann, der ist 5 Jahre jünger als ich. Er könnte sich das auch weiterhin mit mir vorstellen, aber er hat auch moralische Bedenken. Und bei mir ist das inzwischen so, dass ich noch nicht mal mehr Lust mit Liebe zu mir selber habe. Mhm. Weil mich das sehr im Unterbewusstsein belastet, weil ich sehr moralisch bin auch. Wie viel Mal habt ihr denn miteinander geschlafen? Also am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, wieder ganz neu, da war das 3 Mal. Dann ist das, haben wir uns ein paar Wochen voneinander entfernt, weil wir wussten, das ist falsch. Mhm. Dann ist es aber trotzdem nochmal passiert. Ja. Wir haben uns wieder voneinander entfernt. Ja. Und dann haben wir eine Basis gefunden, dass wir sagen, wir teilen Körperlichkeiten miteinander. Was heißt zum Beispiel, ich mag gerne eine Fußmassage mal, er mag gerne mal eine Rückenmassage. Okay, aber keinen klassischen Geschlechtsverkehr. Nein, das vermeiden wir jetzt. Ich habe es verstanden. Da lieben sich zwei Geschwister, zwei Halbgeschwister. Was natürlich, ja, wir sind einfach super gerne zusammen, super gerne. Wir haben Harmonie. Das ist schon eine Liebe. Das ist eine sehr starke Liebe. So, ja, und wenn jetzt nicht auf dem Papier stünde, dass ihr Halbgeschwister seid, dann würdet ihr beide sagen, ja, okay, dann sind wir ein richtiges Paar mit allem drum und dran. Dann würden wir heiraten. Und wie soll das Nur jetzt? Nur die Moral. Wie denkt ihr euch jetzt euer Leben? Ja, wir haben jetzt so miteinander vereinbart, dass wir so lange, wie wir verzichten können auf Sex, verzichten wir. Mir fällt das weniger schwer im Moment, weil ich durch diese Belastung gar keine Lust mehr auf Sex habe. Verzichtet ihr auf Sex aus rein moralischen Gründen oder verzichtet ihr auf Sex, weil du eventuell schwanger werden könntest und dann läuft man ja Gefahr, dass das Kind missgebildet ist aufgrund dieser engen verwandtschaftlichen Beziehung? Also dem haben wir vorgebeugt, er hat sich sterilisieren lassen, falls wir nochmal schwach werden, weil die Liebe eben halt wirklich so stark ist und er wollte sowieso keine Kinder. Ach, so einen drastischen Schritt hat er schon unternommen für euch? Er hat diesen drastischen Schritt unternommen, weil er sagt, wir sagen uns immer gegenseitig, wir lieben uns unendlich. Ich verstehe. Das heißt, jetzt bremst euch ausschließlich die Moral. Die Moral ist bei ihm da, bei mir noch mehr. Ich denke, dass er sich auch schon mal leiten lassen würde, obwohl er es auch unterdrückt. Mhm. Aber ich unterdrücke das noch mehr. Okay, wer weiß von dieser heimlichen Liebe? Ja, also meine Eltern wissen das und seine Eltern auch. Also beziehungsweise sein Stiefvater und seine Mama, die Geschwister. Was sagen die Verwandten deinerseits, seinerseits? Also meine Mutter, die kennt mich als Mensch und hat gesagt, Sonja, ich weiß, wie du bist. Sandra, ich war... ich weiß, wie du bist. Und hat gesagt, ich verstehe dich, mein Kind. Und ich weiß, dass du sehr ehrlich mit deiner Liebe umgehst. Und wo die Liebe hinfällt, da also, kann man nichts machen. Das heißt, da ist eine Toleranz und von seiner Seite aus? Ja, von seiner Seite aus ist es ein bisschen schwieriger. Die Geschwister nehmen das an, also meine Halbgeschwister. Ich habe noch zwei Geschwister. Ja. Aber? Und aber seine Mama, die hat sehr große Probleme damit, ja. So, jetzt steht ihr beiden da. Ihr steht da, dein Bruder und Freund, wie man das jetzt nennen mag, hat sich sogar sterilisieren lassen und ihr habt das Gefühl, ihr seid eigentlich füreinander geschaffen, aber ihr traut euch nicht richtig. Ja, das Gesetz, ne? Ich will nicht, dass mein Bruder zur Verantwortung gezogen wird und ich habe auch moralische Probleme, weil ich glaube auch an Gott und habe auch Angst, dass ich dafür irgendwann mal in die Hölle komme. Das martert mich wirklich. Und ich begehre ihn aber eigentlich. Und das ist, also ich habe im Traum, wenn ich träume, habe ich sexuelle Erfahrungen, auch mit ihm. Mhm. Und also, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Ebenen. Da gibt es einmal die rein moralische Ebene, die man beurteilen kann und sollte. Ja. Gibt es die juristische Ebene. Gibt es vielleicht noch die religiöse, die hängt aber mit der moralischen zusammen, das ist mir schon klar. Und es gibt die medizinische Ebene, aber die habt ihr ja schon ausgeschlossen oder durch seine... Ja, weil das könnte ich mir nicht verzeihen, ja. Wenn da ein unschuldiges Leben, also das wäre ja ein Martyrium. Mhm. Ja, in der Tat hochproblematisch, gebe ich zu. Was sagst du denn dazu, Domian? Hast du ein gewissen Verständnis, dass sowas passieren kann, wenn man jahrelang Distanz zueinander hatte und keine gebrüderlichen, geschwisterlichen Gefühle hat? Ja. Also ich bin sehr traurig, ich kann nicht mit vielen Leuten darüber reden, weil wir sind sehr alleine mit dem Thema. Also ich kann dir sagen, dass ich dafür Verständnis habe. Dafür danke ich dir. Und was die moralische Frage anbelangt, sehe ich das auch nicht so eng, wie das vielleicht viele Leute sehen. Wir vermeiden wirklich, am Anfang ist es passiert... Es ist uns auch nochmal passiert, aber wir vermeiden das. Wir sind einfach gerne zusammen, weil wir haben beide vorher voll stressige Beziehungen gehabt. Da war nur Streit und Theater und Respektlosigkeit. Mhm. Und jetzt wir beide, wir sind hier, wir hören. Ich habe schon verstanden. Was ich gerade im Moment nicht genau weiß, ist aufgrund der Halbgeschwisterschaft, die ihr miteinander habt, wie das juristisch ist. Weißt du das? Das ist strafbar. Ist auch in dem Fall strafbar. Der Mann geht in den Knast. Okay. Die Frau kriegt eventuell eine Geldstrafe. Das war auch mein Problem, mit dir zu telefonieren, weil mein Bruder ist mir gegenüber immer anständig gewesen. Mhm. Der hat mich nie zu etwas gezwungen. Mhm. Am Anfang haben wir uns miteinander verfahren. Wir haben uns auch wieder eingekriegt, aber die Sehnsucht ist da. Ja, dann kann ich dir meine private, hochprivate Meinung dazu sagen. Moralisch habe ich in diesem Fall keine Bedenken. Juristisch ist es, wie es ist, das muss man halt anerkennen. Und medizinisch ist die Sache ja schon ausgeschlossen, dass irgendwas passieren könnte. Auf jeden Fall, insofern, habt ihr das Dilemma und müsst es für euch entscheiden, wie ihr das jetzt lebt. Ja. Ich kann es dir nur moralisch sagen. Juristisch, da sind die Dinge, wie sie sind. Ich habe natürlich auch meine Schwester daran verloren, ja. Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester. Die hat sich zwar nicht immer so oft gemeldet, meistens ging das von mir aus, aber wenn wir Zeit zusammen verbringen, war es immer sehr toll. Aber die kommt da gar nicht mit klar. Aufgrund der juristischen Gegebenheit muss ich euch natürlich sagen, lasst die Finger voneinander. Ja, das ist so. Moralisch? Tun wir auch. Nein. Wir leben wirklich platonisch zusammen. Das ist ja wirklich wie Oma und Opa, sag ich mal. Ne? ein Dilemma. In der Tat. Das ist ein wirkliches Dilemma. Ein Dilemma. Wir sind, also mein Bruder ist mein Bruder, mein bester Freund, mein Lebensgefährte auf einer gewissen Art, weil er besucht mich so oft, wie er kann. Er ist immer für mich da. Ich habe es alles verstanden, Sandra. Ich kann dir nicht mehr sagen als das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe es dir juristisch beantwortet und ich habe es dir moralisch beantwortet. Und das widerspricht sich, das ist mir schon klar. Ich weiß keine goldene Lösung und keinen klugen Weg. Ich unterstreiche aber noch einmal, dass ich moralisch diesbezüglich keine Bedenken habe. Juristisch. Dorian, dass man einmal uns einen Menschen nicht verachtet, dafür danke ich dir. Weil es ist nicht mit Absicht passiert. Das glaube ich. Wir hatten nur einfach keinen Bezug zueinander. Das glaube ich, das glaube ich. Das kann ich. Das habe ich dir jetzt komplett abgenommen. Ich danke dir. Sehr gerne, Sandra. Und schöne Grüße an deinen Bruder von Herzen. Alles Gute. Alles klar. Danke. Ciao. Macht das Richtige. Tschüss. Ciao. Machen wir. Ciao. 0800 220 50 50 Sarah. 18 Jahre. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Heute hören mich die Leute ein bisschen verzögert immer. Ja, hallo Sarah. Hörst du mich? Ja. Sehr gut. Um was geht's? Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Dankeschön. Ich war mit meinem Freund, mit meiner Schwester, ihrem Freund und ihr auf einer Party. Und sie ist dann halt schon früher heimgegangen, weil ihr ging es nicht gut. Und ich bin mit zu dem Freund von meiner Schwester. Und dann ist es halt passiert. Ich dachte es mir schon, als du es gerade angefangen hast zu erzählen. Jetzt hast du mit dem Freund von deiner Schwester rumgemacht. Ja, ich wünschte, das wäre so noch schlimmer gekommen. Wir hatten auch Sex. Und ja, im weitesten Sinne meinte ich das auch damit. Also, ja. Und einmal. Ja, aber das ist noch nicht Schlimmste. Ich habe festgestellt, ich bin schwanger. Sarah, schon mal was von Verhütung gehört? Ja, wir haben verhütet mit dem Kondom, aber ich weiß nicht, was da schief gegangen ist. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hast du einmal Sex mit dem... Ja. Und bist gleich schwanger. Ja. Wie lange ist deine Schwester mit ihm zusammen schon? 5 Jahre. 5 Jahre schon? Ja. Ach du lieber Gott. War denn da vorher auch irgendwie, lag da was in der Luft zwischen euch beiden? Nee, eigentlich gar nicht. Wir hatten nur ein gutes Verhältnis. Also freundschaftliches Verhältnis. Ich verstehe. Bist du verliebt in den jetzt? Nee. Das war nach dem One-Night-Stand auch klar, dass er meine Schwester liebt und dass von mir auch keine Gefühle da sind. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Das war einfach... Warst du oder wart ihr besoffen? Ja. Sehr? Ja, sehr. Hast du denn bei ihm richtig zu Hause übernachtet? Genau. Wie war das denn dann am Morgen, als du aufgewacht bist, in seinen Armen? Ja, dann habe ich mich natürlich schlecht gefühlt und er ist dann auch wach geworden. Wir haben darüber geredet und wir wollten eigentlich, dass es eine einmalige Sache ist und dass auch nichts von rauskommt. Mhm. Aber jetzt bin ich halt schwanger und weiß es weiter. Ja, in der wievielten Woche? Also ich in der 4. Mhm. Also du warst beim Arzt, ist alles abgeklärt, du bist wirklich schwanger. Ja. Ich war heute erst. Das ist ja das Problem. Und weiß er das schon? Nee. Ich habe auch Angst, irgendwie es zu sagen. Wer weiß es denn überhaupt schon? Noch niemand. Noch niemand? Mm-mm. Oh, Sarah. Mann. Was ist dir denn jetzt alles durch den Kopf gegangen, was jetzt werden soll und wird? Ich habe überlegt, ob ich einfach nichts sagen soll und ja, das entweder, dass ich sage, das Kind ist von jemand anderem oder ob ich es vielleicht abtreiben soll. Was sagt denn so ganz spontan und zuerst und ehrlich dein Herz? Ich will meine Schwester halt nicht verlieren und das würde dadurch passieren. Mhm. Deswegen... Ich glaube, ich würde es abtreiben lassen. Oder ich weiß es nicht. Ich bin mir noch so unsicher. Dann sagt man ja immer, dass man zu dem, was man angestellt hat, auch stehen muss. Ja, aber... Und jetzt ist da auch noch ein neues Leben mit ins Spiel gekommen. Das ist es, ja. Mhm. Und ich habe eigentlich immer so Menschen verurteilt, die das machen. Mhm. Und das jetzt selber so tun. Mhm. Hast du denn darüber nachgedacht, zumindest mal den Freund von deiner Schwester mit einzubeziehen und zusammen mit ihm zu beraten, was zu tun ist? Ja, eigentlich schon, aber es ist eigentlich echt ein netter Typ, aber ich glaube, der flippt aus. Ja gut, was heißt flippt aus? Er kann dir genauso wenig Vorwürfe machen, wie du ihm Vorwürfe machen kannst. Ja. Was meinst du mit ausflippen? Bitte? Was meinst du mit ausflippen? Was tut er dann? Ja, ich denke halt, rumschreien und ja, er wird auf jeden Fall für eine Abtreibung sein, aber ich bin mir so im Unklaren, ob ich das wirklich will. Mhm. Weil das geht ja nicht einfach an einem vorbei. Mhm. Das geht nicht einfach an einem vorbei und das kann man auch nicht so leichtfertig entscheiden. Das ist in der Tat ein sehr großes Problem. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Schwester? Ja, das ist es ja. Das ist eigentlich super. Als wären die streiten. Mhm. Auch, dass sie mich mit auf jede Party nimmt. Das heißt ja viel. Mhm. Mhm. Du bist 18 Jahre alt und wie alt ist deine Schwester? 25. Ja. Welche gemeinsamen Pläne haben die beiden? Ja, also sie haben schon über Kinder nachgedacht. Das ist ja mein Problem. Mhm. Jetzt weiß ich halt nicht. Ich will meine Schwester nicht verlieren, aber... Also Sarah, kann hier keine Schwangerschaftsberatung machen, ob man ein Kind behält oder ob man ein Kind nicht behält. Ich kann nur so viel sagen, dass man mit größter Sorgfalt und mit höchster Verantwortung an eine solche Frage herangehen soll. Aber das tust du auch, das merke ich auch, wie du sprichst, dass du das nicht sehr leichtfertig entscheiden wirst. Ja. Ich finde, dass du so schnell wie möglich zu einer Beratungsstelle gehen solltest. Da geben wir dir gleich auch noch die entsprechenden Adressen an die Hand. Ich finde, dass du aber den Mann auch mit einbeziehen solltest. Und meine Schwester, was mache ich mit ihr? Das kannst du nur erstmal besprechen, wenn du mit dem Schwager, ich nenne ihn mal Schwager, wenn du mit dem gesprochen hast. Ja. Okay. Ich finde, dass er auf jeden Fall mit eingeweiht werden soll. Das ist eben eure gemeinsame Sache. Ja. Je nachdem, wie du dich entscheidest, dann finde ich, also wenn du dich jetzt für das Kind entscheidest, dann finde ich, musst du dich für die Wahrheit entscheiden. Alles anderes Lug und Trug. Ja. Es ist auch, also du wirst immer dieses Problem im Kopf haben und diese Lüge im Kopf haben. Dann wirst du den schweren Weg gehen müssen, der mit der Wahrheit verbunden ist. Wenn du eine andere Entscheidung triffst, dann sind sicherlich die Karten noch etwas anders gemischt. Ja, das war ja meine nächste Frage, dass wenn das Kind älter ist, wenn ich es wirklich behalte und da Ähnlichkeiten auftreten, dass da jemand dahinter kommt. Ja, das geht nicht. Es gibt Tausende und Abertausende von Geschichten, wo Mütter gelogen haben am Anfang und irgendwann ist das rausgekommen und dann ist es noch viel schlimmer und für das Kind ist das schlimm. Also, ich finde, du musst jetzt ganz schnell in eine gute und intensive Beratung, zu einer Beratungsstelle. Ja. Wie gesagt, wir geben dir jetzt gleich die Adressen an die Hand und du solltest mit dem Erzeuger sprechen. Jetzt wird dich gleich meine Psychologin, die Magdalena, zurückrufen. Das ist auch schon ein Erstgespräch mit einem Psychologen. Du kannst mit ihr natürlich gleich auch nochmal ausführlich sprechen. Ja. Und dann wird sie dir alles Weitere sagen, wo du in der nächsten Woche hingehen solltest. Ja? Okay. Mhm. Sarah, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns in den nächsten Minuten zurückgerufen. Okay. Tschüss. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Dankeschön. Ciao. So, wir haben 1.34 Uhr. Nee, 1.24 Uhr. Hier ist Kenneth. Kenneth ist 22. Guten Morgen, Kenneth. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Hallo Kenneth. Um was geht's? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir haben vor einem Jahr genau um 6.12. miteinander telefoniert. Der Name kommt mir bekannt vor. Der Name ist ungewöhnlich. Ja, es ging darum, mit dem Disco, mit dem Abstecherei und dann im Knast und dann nach Amerika. Ich hab vage Erinnerungen, aber fass du es nochmal kurz zusammen. Gut, also. Du hattest ein Gerangel mit einem Typ in der Disco. Hast du genau, ihn niedergestochen? Ich war besoffen, ich habe in den eingestochen. Weswegen war die Auseinandersetzung? Wegen meiner Freundin. Okay. Weil er sie angepöbelt hat und ja. Ja, genau, so war's. Ja, und ich habe jetzt 5 Jahre Knast in Amerika, wie gesagt, und ich war jetzt in Amerika bei meinem Papa. Ja. Ich bin jetzt wieder nach Deutschland gekommen, weil meine Mama schwer krank ist. Ja, Gott, wir fassen nochmal zusammen. Es gab damals wirklich diese schwere Auseinandersetzung. Du hast diesen Menschen niedergestochen. Woher hattest du das Messer? Hattest du immer eins bei dir? Ich hatte immer eins bei mir gehabt. Okay, dieser Mensch ist, wenn ich mich recht erinnere, Gott sei Dank nicht ums Leben gekommen. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber du warst eben im Knast viele, viele Jahre. Ja. 5 Jahre? 5 Jahre war ich. 5 Jahre, mhm. So, das ist die Geschichte gewesen. Die hast du mir damals erzählt. Ja, genau. Und da habe ich dir gesagt, dass ich mich wieder melden sollte, wenn es was Neues gibt. Genau. Als wir geredet haben, warst du aus dem Knast gerade raus. Stimmt das? Da bin ich gerade rausgegangen. Genau, so war's. So, jetzt bin ich gespannt. Was ist geschehen? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich zum Thema am Mittwoch anrufen, zu dem mir, die Schuld trage ich in mir oder sowas. Mhm. Jetzt bin ich wieder da. Und ich habe diesen jungen Mann gesucht, das Opfer. Mhm. Ich wollte mich mit ihm aussprechen, ich wollte mich entschuldigen. Ja, und jetzt ist alles so gekommen. Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Ich war vor seiner Haustür unter Tränen. Ich habe ihm fast die Füße geküsst. So, und jetzt hat sich das so entwickelt, dass wir beste Freunde oder gute Freunde, sag ich mal. Ach. Wie schwer war dieser Mann, dieser junge Mann eigentlich verletzt damals? Er hatte ein bisschen Gehprobleme, weil ich ihn auch an der Hüfte getroffen habe. Aber ansonsten hat er Narben eigentlich. Mhm. Hat der damals in Lebensgefahr geschwebt? Ja. Also es war schon sehr, sehr ernst und ein paar Millimeter anders gestochen wäre er tot gewesen. Wäre ganz tot, ja. Warum hast du eigentlich während deiner Knastzeit nicht immer geschrieben? Ich durfte das nicht. Ich durfte nicht mit dem Opfer Kontakt aufnehmen. Ach so. Und wie hast du jetzt dann, nachdem du raus warst, die Adresse überhaupt rausbekommen von ihm? Ich habe ihn bei Facebook gesucht. Ich habe seine Schwester gefunden. Ja. Die Schwester kenne ich zufällig. Mhm. Und da habe ich mit ihr gesprochen und ja, so kam es dann. Da hat sie mir ihre Adresse gegeben und dann bin ich da hingegangen. Bist du einfach so hingegangen oder hast du dich vorher angemeldet? Nee, ich bin einfach da hingegangen. Ich wollte ihn überraschen. Ich wollte gucken, wie seine Reaktion ist. Ja, das hätte aber auch übel nach hinten losgehen können. Natürlich, aber wie gesagt, ich habe... Beschreib mal, wie war denn das? Du stehst dann da vor der Tür, der macht die Tür auf und dann? Also ich habe an der Tür geklingelt. Entschuldigung, dass ich so rede, aber ich bin gerade unterwegs und es ist arschkalt draußen. Ach so, okay, ja. Ist schon gut, ich verstehe dich. Ja, also ich habe an der Tür geklingelt, dann ist seine Schwester rausgekommen. Mhm. Sie hat mir zugezwinkert, dass er da ist. Dann ist der an die Tür gekommen und hat extrem laut geschrien. Er hat gesagt, was soll das? Was macht der Typ hier? Mhm. Geh wieder weg oder ich rufe die Polizei und bla bla bla. Das heißt, die erste Reaktion war Ablehnung und Aggressivität. Das war richtige Ablehnung, das war richtiger Hass. Und er hat dich sofort auch erkannt? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann? Dann hat die Schwester mit mir geschwitzt vor der Tür, haben wir ein bisschen geredet und da habe ich gesagt, ruf ihn mal raus. Und dann ist sie noch raus und hat ein bisschen sich geweigert und so. Also war er wieder reingegangen? Nach dem ersten? Ja, da war er wieder reingegangen. Ja, verstehe. Ja, dann ist der halt nach halbe Stunde ist er rausgekommen. Mhm. Und da sind wir so ein bisschen spazieren gegangen. Also vor der Tür habe ich ihm noch gesagt, bitte verzeih mir, das wollte ich nicht, das war ein riesengroßer Fehler. Mhm. Und da hat er noch so ein bisschen, keine Ahnung, so Ablehnung. Mhm. Ja, und dann da sind mir wirklich die Tränen runtergekullert. Mhm. Also ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe wirklich Depressionen in dem Moment gehabt. Das gibt's nicht. Auf jeden Fall, ja. Und dann hat er das gesehen, dann hat er ein bisschen Mitleid gehabt. Und dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen, dann haben wir uns ein bisschen so ausgesprochen. Mhm. Ja, und am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen. Mhm. Da wollte er das auch nicht. Aber dann irgendwann hat er gesagt, ey, sollen wir uns abends treffen, mal Shisha rauchen gehen oder so. Einfach so. Und jetzt hat sich seit diesem überraschenden Besuch deinerseits hat sich in der Tat, kann man sagen, eine Freundschaft? Gehst du so weit? Eine richtige Freundschaft. Also seitdem, ich bin im August wieder nach Deutschland gekommen. Ja. Und seitdem, wir sind jeden Tag zusammen. Wir haben sogar vor einem Monat haben wir richtig krasse Scheiße so miteinander gehabt. Also das ist wirklich so, kannst du sagen, so gute Freundschaft auf jeden Fall. Ja. Das ist ja eine tolle, tolle Geschichte. Ja, aber auf das eigentliche Problem ist die Schuld, die ich in mir trage. Wenn ich den jungen Mann angucke, dann könnte ich weinen, ehrlich. Ja, das ehrt dich, dass du das so siehst. Aber wir wollen es jetzt mal positiv sehen. Du hast deine Strafe abgesessen. Du warst 5 Jahre im Knast. Das ist eine lange Zeit. Du zeigst aufrichtige Reue. Das hast du damals mir schon so gesagt und ich höre das ja jetzt auch wieder daraus. Du hast Kontakt zu dem Mann gesucht. Da gehört ja auch Mut zu. Der hätte dir auch eine in die Fresse hauen können, als du, als du da standest. So. Und es ist sogar gelungen, dass du dein Vertrauen gewonnen hast und ihr beiden seid Freunde. Ich glaube, jetzt kannst du allmählich ein bisschen Frieden mit dir machen. Und du hast ja gelernt, und ich hoffe, du hast ja auch gelernt daraus, dass du nie wieder in einer solchen aggressiven Situation eine Waffe ziehst oder so brachial vorgehst. Ja, ich habe ihn ja auch gefragt. Ich habe ihn auch irgendwann mal gefragt, meinst du, warum hast du mir verziehen eigentlich? Und da hat er gesagt, so, da hat er schöne Worte gesagt, hat er gesagt, wenn Gott den Menschen verzeihen kann, wer bin ich, dass ich mich verzeihen kann und sowas. Toller Satz. Das hat er dann gesagt. Toller Satz. Ja. Und er ist auch Moslem. Ich bin auch zum Islam konvertiert wegen ihm. Oh. Ja. Ja, pass mal auf, er hat einen guten Satz gesagt. Wenn Gott verzeihen kann, dann kann ich das auch, hat er gesagt. Ja. So, und wenn Gott verzeihen kann, wenn er verzeihen kann, dann kannst du dir selbst auch verzeihen jetzt mittlerweile. Meinst du? Finde ich schon, ja. Finde ich schon. Natürlich hat man das immer in Erinnerung. Klar, das kann man nicht ausradieren aus dem Gedächtnis. Aber du hast vieles richtig gemacht. Und das erkenne ich dir hoch an. Und das ist eine sehr gute Sache. Dankeschön. Da kannst du auch stolz drauf sein. Und wenn du jetzt so einen guten Freund gefunden hast, vielleicht ist das wirklich eine Freundschaft fürs Leben zwischen euch beiden. Ich hoffe es mal. Ja. Dann ist das eine sehr tolle Sache und dann darfst du dir auch nicht mehr so sehr den Kopf machen und dich zermartern. Mach jetzt das Beste aus der Gegenwart und das Beste aus der Zukunft. Darum geht es jetzt. Ja? Okay. Mein lieber Kenneth. Schön, dass du nochmal angerufen hast. Das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Gerne, sehr gerne, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir. Hat mich auch sehr gefreut. Dann wünsche ich dir alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Dann mach ich ihm aus. Ciao. Ja, das ist schön. Tschüss, ciao. Ja, ciao. So, ihr Lieben, jetzt gibt's den Hinweis auf unser Thema nächste Woche. Nächste Woche ist unsere letzte Sendewoche in diesem Jahr. Dann gehen wir in die Weihnachtspause und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt 2013. Wie war euer Jahr 2013? Wie war dieses Jahr für euch? Was war das Schlimmste? Was war das Schönste? Was war das Schrägste, was ihr in diesem Jahr erlebt habt? Oder gibt es vielleicht sogar etwas, was ihr nie wieder erleben wollt, was aber in diesem Jahr passiert ist? Also ich bin gespannt auf den Jahresrückblick mit euch auf dieses vergangene Jahr und ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder gerne natürlich am Mittwoch vor der Sendung anrufen oder während der Sendung. Unser Thema nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag 2013. So. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute. Und hier ist Christoph, 21. Guten Morgen, Christoph. Hallo, Domian. Hallo, Christoph. Um was geht's bei dir? Kannst du mich hören? Soll ich den Fernseher leiser machen? Bitte, ja, mach ihn ganz leise. Okay. Um was geht's? Und zwar, ich bin der Christoph. Bin seit 1,5 Jahren ungefähr PEP-abhängig. Hab vor 2 Jahren angefangen damit. Seit 2 Jahren. Genau. Und bin jetzt 21 Jahre alt. Ja. Wie ist die Abhängigkeit? Beschreib die mal. Also es hat angefangen, als ich feiern war mit ein paar Kollegen. Wir haben dann angefangen, ab und zu mal so ein bisschen Pep zu ziehen. Und dann haben wir das auch Freitag mal gemacht. Dann wurden irgendwann waren mal Reste über oder so. Und dann habe ich das schon mal unter der Woche gezogen. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Ne? Ich glaube, einige Leute wissen gar nicht, was Pep ist. Erklär du es eben kurz. PEP ist Speed, das sind Amphetamine und die machen einen halt wach und dadurch hat man auch Lust auf viel reden und das Eigentlich ist eigentlich, dass es wach macht, ne? Bisschen vergleichbar mit Kokain und ähnlichen Sachen. Ja, kann man schon einordnen in die Kategorie. Ist eine rein synthetische Droge. PEP wird in irgendwelchen Giftküchen in Polen oder weiß ich wo hergestellt. Und ja, genau. Ja. Wie viel konsumierst du pro Woche oder pro Tag? Pro Tag 1 bis 2 Gramm ungefähr. Pro Tag 1 bis 2 Gramm. Das ist ja krass. Ja. Wie teuer ist das Gramm? 10 Euro ungefähr. Du hast es gerade ja schon beschrieben, dass Euphorie, das euphorisiert und bringt einen gut drauf und man kann viel quatschen und Stimmung ist einfach gut. Genau, also gesellig halt, und das Hauptding daran ist eigentlich, dass du dann wach bist, ne? Du bist halt 100% da. Genau. Und wie ist die Stimmung, wenn die Wirkung nachlässt und du nimmst nichts Neues dazu? Also erstmal der erste Gedanke natürlich erstmal direkt nachlegen, ne? Genau, aber wenn du es nicht tust, was dann? Wenn ich dann wirklich mal nichts mehr habe oder so, dann macht sich schon ein Gefühl der Depression so ein bisschen breit. Das glaube ich. Ein tiefer Absturz. Wahrscheinlich so hoch, wie du vorher gut drauf warst, krachst du dann in nach unten runter. Ja, kann man schon sagen. Wenn du das jeden Tag nimmst, du bist 21 Jahre alt, bist du auch berufstätig? Ja, als Dachdecker. Als Dachdecker? Ja. Nimmst du es während deiner... Im zweiten Lehrjahr. Bitte? Im zweiten Lehrjahr jetzt. Nimmst du das während deiner Arbeit auch? Vor der Arbeit, ja, genau. Vor der Arbeit? Bist du wahnsinnig? Ja. Du bist Dachdecker, ist ja sowieso ein riskanter Job. Ja, das kann man schon sagen. So, und wenn du das Zeug nimmst, überschätzt man sich ja in seiner Art. Das muss ich ja nicht erzählen. Und schnell ist ein Schritt daneben getan und du bist ein Pflegefall. Ja, wenn ich ehrlich sein sollte, würde ich sagen, dass ich die Gefahr auf dem Dach unter Einfluss von PEP schon einschätzen kann, soweit ich das sagen kann. Das sagen Alkoholiker auch, die sturztrunken Auto fahren, sagen auch, ja, ich kann es einschätzen. Aber das kannst du nicht einschätzen. Du bist nicht mehr normal bei Sinnen, wenn du das Zeug nimmst. Das weißt du doch. Ja, schon. Klar, Domenus. Du nimmst es. Stimmt schon. Du nimmst es den ganzen Tag über, also morgens, wenn es losgeht, schon den ganzen, und wie lange, bis wann? Bis dann 10 Uhr oder falls ich dann, also meistens kann ich dann nicht einschlafen, aber dann lege ich ab 10 lege ich eigentlich nicht mehr nach. Kannst du denn dann einschlafen? Ja. Aber auch nicht so dolle wahrscheinlich. Aber auch nicht wirklich richtig. Das glaube ich. Jetzt haben wir gerade tiefe Nacht. Ja. Du hast deinen Gramm schon aufgebraucht für heute oder hast du gerade vor dem Telefonat noch was genommen? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Um dir Mut reinzupfeifen. Ja, genau. Das finde ich, also ich finde es wirklich hochbedenklich, Christoph, weil du dich kaputt machst dabei. Hast du in dieser Zeit, das sind 2 Jahre, wenn du es jeden Tag konsumierst, ist das absolut heikel, sage ich dir. Das ist nicht kein Spaß mehr. Das ist keine Partydroge, was man mal irgendwann mal so macht. Das ist jetzt richtig ernst, eine ernste Nummer. Ja, ich weiß. Also dass sich das in die Richtung entwickelt, das ist mir schon bewusst. Hast du denn mal in den letzten Monaten versucht, den Konsum runterzufahren? Nee, also runterzufahren, klar, an manchen Tagen schon, aber so wirklich das komplett zu stoppen, habe ich noch nicht versucht, nein. Gab es denn mal Tage, wo du PEP-frei warst? Ja, natürlich. Wo dann zum Beispiel einmal habe ich da, oder mehrmals habe ich da schon, bin ich ja an nichts dran gekommen, weil einfach nichts war, nichts ging. Mhm. Und dann heißt natürlich einfach schlechte Laune, ne? Mhm. Also das ist schon echt manchmal heftig. Hast du es mal ausprobiert, wie lange du schlechte Laune hast, bis du dich wieder fängst, bevor der Körper sich dann wieder natürlich fängt? Bis ich dann eigentlich was bekommen habe. Ja, das ist mir schon klar. Ich wollte wissen, wie lange es braucht, wenn du jetzt gar nichts mehr bekämst. Wie viele Tage du durch ein Tal gehen musst, bevor es dir wieder einigermaßen normal geht. Weißt du nicht? Also eine Woche oder so, so lange hatte ich noch keine Konsumpause, seitdem ich es regelmäßig mache. Mhm. Aber ich würde da schon einschätzen, dass schon länger als 2 Wochen bestimmt braucht. Ich finde alles extrem riskant, Christoph. Einmal mache ich mir Sorgen um deine Gesundheit. Ich mache mir Sorgen, dass du einen schweren Unfall baust. Ja. Und die Sorge ist berechtigt, dass du deine Lehre nicht zu Ende machen kannst. Wenn das dein Arbeitgeber erfährt, fliegst du hochkant raus. vor allem das Problem bei mir ist auch mit der Familie, ne? Weil meine Schwester, die habe ich ja so lieb und weiß nicht. Da kann ich, ne? Manchmal, wenn ich dazu verheimlicht, da kann ich manchmal nicht hingehen. Weil. Verstehe ich nicht. Ich traue mich manchmal nicht dahin zu gehen, dass irgendeiner was merkt oder so. Ich weiß nicht, das ist ganz anders als auf der Arbeit. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich da mit der Familie zusammen bin. Meinst du, die Familie merkt es dir an, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, wenn du das Zeug genommen hast, weil du dann einen Tick aufgedrehter bist oder anders redest? Merken ich kann mir schon vorstellen, dass ihr das anmerken, ja, dass mir das anmerken. Das auf jeden Fall. Ich appelliere auch an dein Verantwortungsgefühl, Christoph. Nicht nur dir selbst gegenüber. Du bist Dachdecker, du hast mit Kollegen zu tun. Du kannst natürlich. Ne, du kannst natürlich durch eine falsche Arbeitsweise oder durch irgendwas Ungeschicktes kannst du auch einen anderen Kollegen mit reinreißen. Ja, natürlich. Also du kannst in Teufelsküche kommen, wenn du jetzt nicht ganz, ganz, ganz schnell was unternimmst. Ja. Ich finde ja schon mal gut, dass du angerufen hast und dass du da bist ein Problem bewusst. Wer weiß eigentlich, dass du so intensiv konsumierst? Eigentlich nur mein bester Freund. Hast du eine Freundin auch zurzeit? Nee, Freundin habe ich nicht. Ja. Und der beste Freund, arbeitet er auch mit dir zusammen? Nee, der arbeitet nicht mit mir zusammen. Der geht noch zur Schule. Mhm. Ist dem denn auch schon klar, dass das alles sehr, sehr heikel ist, was ihr da macht? Ja, der hat mich schon auch, also... Der hat mich auch schon öfter angesprochen, dass ich da vielleicht mal ob ich Hilfe bräuchte, ob ich irgendwie mal Hilfe suchen soll an irgendeiner Beratungsstelle, so, aber. Ach so, dann hat der noch mehr Problembewusstsein als du. Ja, würde ich sagen, der kann das als nüchterner Betrachter dann wahrscheinlich auch besser sehen. Also Christoph, du musst ganz schnell zu einer Drogenberatungsstelle gehen. Okay. Wir werden dir gleich eine Adresse an die Hand geben in deiner Umgebung. Okay. Das ist das eine. Das andere ist aber, du musst dich auch für dich entscheiden, dass du davon wegkommen willst. Die Beratungsstelle kann das auch nicht wegzaubern aus deinem Kopf. Das musst du selbst wollen. Ja, das stimmt. Und das musst du selbst wollen, indem du dir vor Augen führst, auf welch extrem dünnen Eis du gerade gehst. Du gerätst in eine schlimme Abhängigkeit. Du kannst einen schweren Unfall haben. Du kannst andere Leute mit reinreißen. Deine ganze Lehre kann wirklich vollkommen für den Arsch sein, was du bisher gemacht hast, wenn du da rausfliegst. Ja, das stimmt. Macht dir der Job Spaß? Ja, der Job macht mir soweit noch Spaß eigentlich. Gut. Also du möchtest eigentlich schon gern die Lehre zu Ende führen. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist oberste Priorität. Ja, aber du spielst hochgradig gerade damit, dass das alles nicht klappt. Ja. Was meinst du, wenn jetzt was schief läuft, sage ich dir, wie du dich später, wenn du ein paar Jahre älter bist, ärgerst, wegen so einem Driss, dir das alles so verbaut zu haben. Ja. Aber du hast jetzt die Chance, die Notbremse zu ziehen und die ziehst du bitte. Ja. Gut. Hast du recht. Christoph, du legst bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der ganzen Infos und dann musst du selbst agieren und handeln. Alles klar. Alles Gute, viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sophie, 39, nein, 35. Hallo Sophie. Hallo. Hallo Sophie. Oh, ich bin komisch jetzt so. Das ist komisch, ja. Sophie. Ja, ich bin auch so ganz aufgewühlt, weil das für mich immer sehr stressig ist, so von anderen dann auch zu hören und mitzukriegen. Und ja, weswegen hast du angerufen? Also, ich bin 35. Und bin seit 2004 berentet. Seit 2004 schon berentet? Ja. Warum? Aus psychischen Gründen. Also für mich ist es sehr, sehr schwierig, damit auch zurechtzukommen. Mhm. Vor allem auch damit zurechtzukommen, dass ich halt jetzt so abhängig bin und vom Staat auch abhängig bin und von Menschen abhängig bin und also vom Staat abhängig bist du aufgrund der finanziellen Situation, meinst du, dass du also die Rente beziehst? Ich wohne auch im betreuten Wohnen, von dem her kriege ich nur Hilfe zum Lebensunterhalt, also ich kriege fast gar nichts. Du kriegst in die Hände für dich zum Ausgeben fast kein Geld? Also ich kriege in der Woche 36 Euro Verpflegungsgeld. Ja, das ist ja so ein Witz. Aber, und 90 Euro im Monat Taschengeld. Also wovon ich aber öffentliche Verkehrsmittel und Internet nie. Moment mal, du musst von 36 Euro in der Woche leben, Essen kaufen? Ja. Ja, und jetzt habe ich noch Lebensmittelintoleranzen und Dann sagen sie halt, also normalerweise kriegt man dann, kann man mehr Bedarf beantragen, aber das Sozialamt sagt, dann müssen sie sich halt einschränken. Hast du denn alle Möglichkeiten, ich habe es gerade akustisch nicht richtig verstanden, hast du alle Möglichkeiten ausgeschöpft, dass du das wirklich auch kriegst, was dir zusteht? Ja, mehr gibt's nicht. Und dann ist das so wenig Geld, 36 Euro in der Woche. Ja, wie gesagt, 90 Euro Taschengeld, davon soll ich halt alles zahlen. Das habe ich seit einem Jahr gekämpft, dass ich Bekleidungsgeld bekomme. Und Miete brauchst du nicht zahlen? Nee, das Gott sei Dank nicht. Und betreutes Wohnen heißt, du wohnst in einer WG? Ja. Ja. Mhm. Und werde halt betreut, ein-, zweimal die Woche kommt jemand vorbei, der mit mir einkaufen geht oder zu Arztbesuchen geht. Mhm. Und du hast gesagt, dass du so früh verrentet wurdest, schon im Jahre 2004, also vor 10 Jahren, kann man sagen, da warst du 25. Aufgrund psychischer Probleme. Welche psychischen Probleme? Also 2004 bin ich halt erstmal krankgeschrieben gewesen und dann halt, wenn das Krankengeld dann ausläuft, wird man halt dann berentet, wenn kein Aussicht mehr ist. Okay, aber was ist da passiert? Weswegen hast du, was für psychische Probleme sind das? Ich bin multiple. Du bist eine multiple Persönlichkeit. Also es gibt mehrere Ichs, die du in dir trägst. Genau. Woher kommt das meist? Das haben Menschen, die in der Regel etwas sehr Schlimmes in ihrer Kindheit oder Jugend erfahren haben. Was ist bei dir? Was ist bei dir passiert? Also ich bin die ersten Jahre bei meiner Oma aufgewachsen. Meine Mutter angeblich zu jung war, Kind zu erziehen. Meine Oma mich dann genommen. Bei der Oma aufgewachsen. Meine Oma hat mich in so Sekten und Kultzeug mit reingebracht, hat mich verkauft. Also es ging wohl schon von Baby an. Moment, deine Oma hat dich verkauft? Ja. An Männer? Also, ja, auch. Ja. Also wie alt warst du da? Es ging schon von Baby an. Also ich kenne es auch nie, also ich habe es auch nie kennengelernt, dass mich mal jemand in den Arm nimmt oder. Also die hat dich verkauft an Männern, damit die Sexualität mit dir machen. Also es war halt so Sektekult, wo auch so rituelle Sachen liefen, wo. Bitte? Drogenhandel ging. Ich habe dich nicht, das ist eine sehr schlechte Leitung, deswegen frage ich immer zu. Ja, das ist ganz schwierig, das ist voll doof mit dem Handy. Also die Oma hat dich verkauft an Männer, damit, und dann passierte ein sexueller Missbrauch mit dir. Ja, also wie gesagt, es war so eine Sekte, Kult, so genau weiß ich das noch nicht. Also ich mit meiner Erinnerung noch nicht. Ach so, sie war in einer Sekte oder in einer kultischen Vereinigung, die Oma. Ja. Ja. Das heißt, du hast dein ganzes Leben von Kindheit an dieses Grauen erlebt und hast es am Anfang für normal empfunden? Ja, das Schlimme ist, dass ich das vor 3-4 Jahren noch für mich als normal empfunden habe. Also für mich gedacht habe, es liegt an mir. Also ich bin selber schuld und ich habe immer alle in Schutz genommen, auch mein Vater, meine Mutter. Wer? Ich habe immer alle in Schutz genommen. Bis zum wievielten Lebensjahr ging das, dass die das mit dir gemacht haben? Also ich bin mit 23 von daheim weg. Da war das noch intensiv. Mit 23 noch? Ja, und es ist auch jetzt noch so, dass die mich aufsuchen, verfolgen. Wer hat dich denn damals daraus befreit? Im Endeffekt Arbeitskollegen. Also, die aber auch nicht weiter auch nichts wussten. Ich habe nur einfach irgendwann, ich durfte nie aus dem Haus zu gehen, durfte niemand zu Besuch kommen, ich durfte nie Besuch mitbringen, ich durfte nie irgendwo hingehen. Wenn ich mal jemand außerhalb mochte, dann wurde der mir sofort verboten und wurde mir irgendwelche schlechten Sachen erzählt, warum man da nicht hingehen darf. Und wie ich dann in die Arbeit gegangen bin, habe ich halt andere Menschen kennengelernt, bei denen es anders war und die mir anders begegnet sind. Und da, glaube ich, habe ich irgendwann gemerkt, ich muss da weg. Aber ich kann heute noch nicht mal sagen, warum ich dann gesagt hätte, ich muss da erstmal weg. Also ist es zur Anzeige und zur Gerichtsverhandlung gekommen? Nee. Also wie gesagt, ich fange seit einem Jahr seit ein paar Monaten jetzt habe ich angefangen, mich in dem Ganzen zu sehen. Meine Mutter hat mir kurz bevor ich weg bin mit 23 gesagt, dass mein Bruder, also der ist 7 Jahre jünger wie ich, dass es für sie war, als wäre mein Bruder ihr erstes Kind. Und ich habe sie getröstet und ich... Aufgrund dessen, dass ich dich so schlecht verstehe, muss ich dann nochmal die Frage stellen, warum hast du das nicht zur Anzeige gebracht? Und warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Das ist doch gar nicht. Weil es nicht funktioniert, weil an niemand glaubt. Es ist ja jetzt noch so. Solange man keine Beweise hat und nichts vorlegen kann. Ja, aber das würde ich. Vor allem, das würde ich, so, würd ich mal der Polizei sagen. Als Kind kann man das noch machen. Aber als Kind hat mir niemand geholfen. Da haben alle nur zugeguckt oder weggeguckt. Und jetzt bin ich erwachsen und jetzt sagen die halt, ich meine, aufgrund meiner dissoziativen Störung ist es oft noch so, dass ich da freiwillig manchmal einfach aus Erpressung, Hintergründen natürlich, aber ich gehe da hin und dann können die, sagen die, okay, sie sind ja freiwillig hingegangen. Oder es wird gesagt, Sophie, das ist so ungeheuerlich, was du da gerade erzählst. Ja, oder es wird halt auch gesagt, im Endeffekt, ja, okay, wir haben das jetzt aufgenommen, wenn sie keine Beweise liefern können, wer das ist, wenn sie uns keine Namen sagen können. Warst du bei der Polizei? Ja, und ich kenne auch viele Betroffene, die auch sagen, die davon sehr abraten, da noch dahin zu gehen und sowas zu machen, weil es einfach so ist, nein. Die nehmen das auf, die schicken einen zurück und dann kommen und fangen an, hier Terror zu machen. Das hatte ich jetzt schon so oft. Das funktioniert gar nicht. Sehe ich nicht so, wenn da ist ein Kapitalverbrechen liegt davor. Da sollte man unbedingt natürlich mit guter Betreuung und Beratung die Behörden informieren und das Gespräch suchen. Ich schlage Folgendes vor. Da das alles so schwierig für dich zu sein scheint, möchte ich das aus der Öffentlichkeit hier rausnehmen. Und wir werden dich jetzt gleich anrufen und in aller Ruhe im Hintergrund das beraten und besprechen, was zu tun ist. Bist du damit einverstanden? Ja, also was ich aber gerne noch kurz sagen will, ist einfach das, dass ich merke, dass es einfach viele Menschen gibt, die so unverschuldet einfach, man ist krank, man hat schon jahrelang gearbeitet, ich habe jahrelang gearbeitet. Ja, das glaube ich auch. Man ist krank und sitzt in so einer Situation und wird vom Staat behandelt wie, wie ein Mensch dritter, vierter Klasse. Also es ist wirklich so, ich habe 80 Euro für ein Jahr Bekleidungsgeld gekriegt, für ein Jahr Sommer und Winter. Das werden wir jetzt gleich auch nochmal nachprüfen und mal gucken, ob wir dir ein bisschen zur Seite stehen können. Liebe Sophie, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay. Alles weitere in Ruhe dann im Hintergrund. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Und Peter, 49. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Domian. Peter. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Ich muss aus folgendem Grund etwas leiser reden zu dir. Ja, aber dann halt den Hörer bitte ganz nah an den Mund, dann kann ich dich gut verstehen. Ja. Und zwar, da diese Person auch derzeitig in der gemeinsamen Wohnung ist. Und zwar befindet sie sich im Schlafzimmer und ich mir im Wohnzimmer. Verstehe. Und ich möchte nicht, dass sie von dem Gespräch was mitbekommt. Ist diese Person deine Frau? Das ist meine Ehefrau, ja. Ja. Was ist los bei euch? Ja, das Problem ist folgendes, Domian. Das ist sehr schwierig, irgendwie auch telefonisch zusammenzufassen. Das ganze Problem besteht jetzt schon seit circa, längere Jahre. Und ich bin mit ihr seit 2001 verheiratet. Mhm. Und wir kennen uns aber schon zuvor, haben wir uns auch schon seit 3 bzw. 4 Jahren bekannt, waren ein Paar. Mhm. Und anfangs war auch alles bis auf eins, dass sie seit ich sie kennengelernt habe, alkoholabhängig war. Dass sie alkoholabhängig war oder du? Nee, sie. Sie war alkoholabhängig, von Anfang an? Von Anfang an, ja. Ja. Das hat sich aber erst im Laufe des Zusammenseins so massiv rausgestellt. Mhm. Und aufgrund weil ich mir auch in sie verliebt hatte, konnte ich sie damals schon, beziehungsweise wollte sie damals quasi auch nicht im Stich lassen. Ist der Alkoholismus stärker geworden bis heute? Bis zum heutigen Tage war es so, dass sie nach einem Suizidversuch stationär in einem Aufenthalt war, Krankenhaus. Und seit der Entlassung, die jetzt circa 2 Jahre zurückliegt, trinkt sie gelegentlich noch mal eine Dose Bier. Ja. Was ist dann das aktuelle Problem, weswegen du anrufst? Ja, das aktuelle Problem ist das, dass ich sie nicht mehr liebe, sondern sie mir eher irgendwo leid tut. Ja. Weil sie auch finanziell von mir abhängig ist. Die bezieht zwar auch Leistung, Grundsicherung. Ja. Und ich beziehe auch Hartz-IV-Leistung. Aber ich helfe hin und wieder mal meinen Onkel aus, der ist auf dem Obst-Gemüsemarkt, wo ich mir, sag ich mal, im Monat vielleicht 100, 150 Euro nebenbei verdiene. Und ja, irgendwo, die ist Raucherin. Ich finanziere ihr den Tabak. Ich finanziere halt auch einen größeren Teil Lebensmittel und und sie hängt also in dem Sinne auch an die Beziehung. Ja, aber bei dir ist die Liebe nicht mehr da. Die Liebe ist nicht mehr da, weil ich auch keine Zuneigung von ihr bekomme mehr. Ach so. Und sie ist irgendwo sehr gefühlskalt mir gegenüber. Und somit hat das bei mir auch sehr nachgelassen. Das heißt, im Prinzip würdest du dich gerne trennen, aber du traust dich nicht so recht, weil sie abhängig ist von dir und du vielleicht auch Angst hast, dass sie sich nochmal was antun würde? Genau, dass sie sich entweder wieder was antun könnte nochmal oder wieder halt in Drogen beziehungsweise im Alkoholismus abrutschen könnte. Und ja, weil ich momentan auch überhaupt keine richtige Lebensalternative. Du bist ein sehr unglücklicher Mann im Moment. Ja, genau. Also ich kenne nichts anderes als wie jetzt dieses Leben, das ich hier momentan führe. Das ist ja auch, wir haben eine gemeinsame Wohnung. Ne? Die Wohnung läuft ja auch unter beiden Namen. Und Peter, in Anbetracht der Zeit, die Sendung ist ja bald vorbei, möchte ich mal kurz etwas schon Grundsätzliches zu dir sagen, wobei wir dich natürlich gleich auch nochmal anrufen werden. Aber aufgrund dessen, was du mir jetzt gerade allein schon erzählt hast, das sind ja schon einige wichtige Fakten, möchte ich dich sehr gerne ermutigen, dass du diesen Schritt der Trennung gehst und machst. Auch wenn das mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und auch mit Ängsten verbunden ist, du weißt nicht, was sie dann macht oder was. Du sagst, die Liebe ist nicht mehr da. Du bist nur noch aus Mitleid zusammen mit ihr. Sie ist gefühlskalt und du bist ein unglücklicher Mensch. Ja. Peter, welche Argumente brauchen wir noch, um zu sagen, dann geh, du bist 49 Jahre alt, du kannst einen Neustart in deinem Leben jetzt in dem Alter wunderbar noch hinlegen? Ich weiß das, mir hat das also auch sozusagen meine ganze Familie, die Schwester und sowas auch dazu geraten. Die verstehen das auch nicht. Und ja, ich kriege irgendwie den Absprung nicht. Dann rate ich dir, dass du dir dafür professionelle Hilfe suchst, wenn du das alleine nicht schaffst. Dass du zu einem Therapeuten gehst, deine Therapie machst, eine Beratung machst, der dich so ein bisschen unterstützt und stabilisiert für diesen Schritt. Aber dass du ihn tun musst, ich glaube, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, in jedem Fall. Weil ich bin, wie gesagt, 49. War nicht mehr der Allerjüngste, aber zähle mich auch noch nicht ganz zum alten Eisen. Nein, keinesfalls. Ja. Und ich, Peter, wie gesagt, also ich möchte auch irgendwo nochmal eine neue Beziehung eingehen können. So, ne? Neues Leben, neue Perspektive. Neues Leben, neue Perspektive. Peter, ich muss jetzt Schluss machen, wenn die Sendung vorbei ist. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke, Domi. Alles Gute, bis gleich. Tschüss. Dankeschön, schöne Weihnachten. Ne? Ja, danke dir auch, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche.